Schwiegermutter Ingebäck ganz leckeren Kuchen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir sie besuchen. Denn ich fahr so gerne mit dem Treppenlift da runter und rauf. Hinterher bin ich dann ganz euphorisch drauf. Schwiegervater Gerhard kann ganz viel erzählen. Müsste ich ein Auto küren, würde ich ihn wählen. Kater, Bubi und die Hühner sind doch süß als der Kuchen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir sie besuchen. Ich fahr so gerne mit dem Treppenlift da runter und rauf, rauf. Hinterher bin ich dann ganz euphorisch drauf. So wunderschön, das muss man einfach sehen. Und die Tochter ist doch süßer als der Kuchen. Ohne die würde ich ihn mir ja auch nicht besuchen. Wenn ich mal so gerne mit dem Treppenlift darunter.